Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Der Besuch bei einer Prostituierten war im alten Griechenland in etwa so günstig wie ein gutes Mittagessen. Dagegen konnte die Gesellschaft von Heteren ein Vermögen kosten. Sie haben die reichen Männer begeistert mit ihrer Eleganz, Bildung und Sex und waren dadurch genau das Gegenteil der brav bescheidenen Ehefrau zu Hause. Der Liebhaber dichtet und berichtet. Von Chariklo, die übernächtigt daherkommt, weil sie sich die ganze Nacht nach ihm gesehnt hatte. Hoffentlich, seufzt der Dichter, denn er argwöhnt zugleich, dass sie die Nacht mit einem anderen Mann verbracht haben könnte. Dabei liebt er sie so sehr, seit sie ihm neulich beim Symposion einen Kranz um den Kopf legte. Aber da fällt ihm gleich die blonde Doris ein. Sie fesselte ihn mit ihrem Haar, auch betörend. Ach ja, und Hermonasse erst, schwärmt der Verseschmied weiter. Wie sie ihn beim Fest mit Wasser übergoss, das war unbeschreiblich. Seitdem muss er immerzu an sie denken. Außer vielleicht, wenn er gerade die Demo küsst. Denn die küsst auf jeden Fall besser als Galatea. Galatea wurde deshalb auch prompt eifersüchtig. Wie schrecklich. Man stritt sich, man versöhnte sich. Wie schön. Da fällt ihm ein, wie furchtbar Kleophantis sein kann, wenn sie ihn immer so lange hinhält. Zugegeben, ist sie dann doch willig, ist die Nacht mit ihr sehr leidenschaftlich. Sowas von leidenschaftlich aber auch. Der Dichter wird schier zur Naturgewalt. Ach ja. Und so geht die Reihe der erotischen Verzückungen aus der Feder des Paulos Silentarius noch eine Weile weiter. Es folgen die holde Lais, die zarte Menikrates, die schöne Rhodope, die kaltherzige Sappho und die süße Teamo, die immer weinen muss, weil die Nacht mit ihm so kurz gewesen. Ach ja. Die gesammelten Ergüsse des byzantinischen Dichters und Staatsbeamten sind in der Gedichtsammlung Anthologia Graeca zusammengefasst. Die Huldigungen aus seiner Feder und jener seiner Kollegen gelten allesamt den Hetären der Spätantike. Doch das Heterenwesen ist schon viel älter. Bekannt seit dem 6. Jahrhundert vor Christus, ein nicht wegzudenkender Farbfleck auf der Palette antiken Lebens. Das Phänomen freilich ist ein ewiges in der abendländischen Geschichte. Alle Epochen kennen sie, die schönen und gebildeten, teuren und verwöhnten Lebedamen der gehobenen Gesellschaft, frei und unabhängig, auch in der Wahl ihrer Liebhaber. Hetaira ist ein griechisches Wort und bedeutet Gefährtin. Das männliche Pendant ist Hetairos, der Gefährte. So redeten sich die hochgestellten Männer des griechischen Adels gegenseitig an, um sich von niederen sozialen Schichten abzugrenzen. Das Wort indiziert eine gehobene gesellschaftliche Stellung und das gilt auch für die weibliche Form. Denn im antiken Athen gab es eine klare Unterscheidung bei der Benennung von Liebesdienerinnen. Die Damen der untersten Kategorie wurden Pornai genannt, Wortstamm für Pornografie. Die umworbenen, glamourösen Gefährtinnen hießen Heteren, Gespielinnen auf Augenhöhe. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass normalerweise der Besuch bei einer Prostituierten nicht teurer war als ein Mittagessen. Während man mit Hetäre in den frühen Texten schon assoziiert, dass es gebildete Gefährten des Mannes sind, die ihm auch in Gesprächen und Diskussionen zur Verfügung stehen und nicht nur für Sex eingeladen waren. Die gab es, die wahnsinnig viel Geld verdienten, wahnsinnig begehrt waren und für die man für eine Nacht, so wird das jedenfalls überliefert, zum Teil 3 Jahresgehälter eines normalen Arbeiters bezahlen musste. Sagt Martin Zimmermann, Professor für alte Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Die Hetäre hatte in der griechischen Gesellschaft beachtliche Freiheiten, die Ehefrau nicht. Die saß zu Hause, webte und kochte, nähte und putzte und zog die Kinder auf. Sie genoss keine Ausbildung, wurde weder Priesterin noch Steuerberaterin, konnte keine Ämter bekleiden, nicht an politischen Diskussionen teilnehmen oder Philosophen lauschen. Haushalt und Kinder. Und wenn ihr nach Gesellschaft zumute war, dann traf sie andere Ehefrauen, die dasselbe taten. Die griechische Ehe war etwas völlig anderes als das, was wir heute mit Ehe verbinden. Die Männer waren ungefähr 30 Jahre alt, wenn sie geheiratet haben, weil man erst ungefähr im Alter von 30 Jahren einen eigenen Hausstand bilden konnte. Der Vater war so alt, dass er bereit war, den Hausstand an den Sohn zu übergeben. Die konnten ja nicht irgendwelche Affären haben mit freien Frauen, das war ausgeschlossen. Die Frauen, die sie geheiratet haben, waren ungefähr 15. Das waren also junge Mädchen, da gibt es auch so dramatische Szenen, dass sie vor der Hochzeit ihr Spielzeug im Tempel der Aphrodite opfern. Dass die meisten von ihnen keine besonders interessante Gesellschaft waren, ist anzunehmen. Und so suchten sich die Männer, sowohl für den Geist als auch für den Körper, anregendere Gesellschaft. Beim Symposion. Symposien waren das Zentrum aristokratischen Lebens und eng verknüpft mit dem Hetärentum. Symposion bedeutet Gastmahl. Dort traf man sich nicht nur zum Essen. Man opferte den Göttern, unterhielt und stritt sich, philosophierte und betrank sich, zog im festlichen Umzug ausgelassen durch die Stadt, zerstreute sich bei Musik und Tanz. Und Sex. Die Männer Hetairoi, die Frauen Hetairai. Die wohl berühmteste Schrift Platons trägt den Titel Symposion und ist eine Sammlung philosophischer Gespräche bei einem Gastmahl. Das Datum des Events ist bekannt, Anfang Februar 416 vor Christus. Diskussionsthema des Abends war die Liebe, das Wirken des Liebesgottes Eros. Sokrates, der prominenteste Teilnehmer und Hauptperson der Runde, zitierte in seinen scharfsichtigen Ausführungen immer wieder eine Frau, die Weise Diotima. Diotima selbst war gar nicht zugegen, aber das Gastmahl hat ja vermutlich auch nie stattgefunden. Es war eine Erfindung Platons, seine literarische Bühne, die er zu Sokrates Ehren erschuf. Man kann davon ausgehen, dass Platon hier nicht eine ganz und gar untypische, unrealistische Szenerie beschrieb. So ausgelassen es auch bei den Symposien zugehen mochte, ausschließlich Sexorgien waren sie nicht. Ob an einem Abend auch diskutiert wurde oder ob man sich lediglich erotischen Exzessen hingab, hing vom Bildungsstand und den Interessen der Beteiligten ab. Die viel zitierte Diotima war keine Hetäre, aber auch keine Ehefrau, denn sie hatte Zugang zu Bildung und verkehrte in Kreisen von Philosophen wie Sokrates. Ihre zumindest virtuelle Präsenz beim Gastmahl signalisiert jedenfalls eine hohe Wertschätzung der Weiblichkeit. Kein Symposion ohne Hetären. Sie spielten Musik, die vornehme Kithara, ein Saiteninstrument ähnlich der Leier, und die Doppelpfeife Auloi, plauderten und tanzten. Man kam sich näher, es wurde erotisch. Mal gab es heftige Sexszenen, mal zärtliche Liebesmomente, je nachdem. Nicht jede Hetäre war von vollendeter Bildung, aber auch nicht jedermann ein Philosoph. Doch war die Gefährtin sicherlich mehr als nur erotisches Spielzeug. Sie war für all das zuständig, was die Ehefrau nicht bieten konnte. Romantik und Fantasie, Geist und Raffinesse. Nicht selten wurde aus einer Begegnung beim Symposion auch Liebe. Selbst die in ihrer Eindeutigkeit oft derben Vasenmalereien zeigen mitunter Szenen intimer Zärtlichkeit. Paare, denen es offensichtlich um mehr geht als um eine triebbefriedigende Leibesübung. Die moderne Wissenschaft stellte die Hetären eine Zeit lang in ein anderes Licht, sagt Martin Zimmermann. Interessanterweise war es gerade die aufkommende feministische Geschichtsforschung im letzten Jahrhundert, die ihnen die Bildung absprechen wollte. Sie berief sich dabei nicht auf die schriftlichen Zeugnisse, sondern wandte sich mehr den Vasenmalereien zu. Bei den Symposien wurden eigens dafür angefertigte Trinkschalen benutzt, geschmückt mit Motiven meist sexueller Art. Die feministische Wissenschaft zog daraus den Schluss, dass Hetären letztlich nichts anderes als Freudenmädchen waren. Dazu ein kurzes Gedankenexperiment. Aus einer fernen Zukunft blickt ein Außerirdischer auf den Zeitungsstand unserer Tankstellen und blättert in den Pornoseiten des Internets. Was sieht er? Viel nacktes Frauenfleisch, unendlich viel Sex. Was schließt er daraus? Die Frauen des 21. Jahrhunderts nichts als Lustobjekte. Möglicherweise beweisen auch die Vasenmalereien nur eines, nämlich die ewige ökonomische Wahrheit: Sex sells. Das Leben draußen ist vielfältiger. Nicht wenige Hetären waren die Geliebten bedeutender Staatsmänner, Philosophen und Dichter. Alexander der Große nahm seine Thais sogar auf seine Eroberungszüge mit. Eines Abends soll sie den betrunkenen Feldherrn überredet haben, den Königspalast von Persepolis niederzubrennen, aus Rache am Perserkönig, der zuvor die Akropolis ihrer Heimatstadt Athen zerstören ließ. Der Wahrheitsgehalt der Überlieferung ist umstritten. Die Geschichte zeugt aber vom großen Einfluss, den die Hetäre auf den Herrscher hatte. Nach Alexanders Tod nahm die Bedeutung der Gefährtinnen noch zu. Die nachfolgenden hellenistischen Könige und Millionäre verliebten sich ständig in Hetären und verwöhnten sie mit teils königlichen Ehrungen. Pythionike bekam nach ihrem Tod zwei teure Grabmäler und ein Heiligtum, gewidmet der Aphrodite Pythionike. Die Hetäre Lamia, Geliebte des Königs Demetrios Polyoketes, führte das Leben einer Königin. Die Hetäre Myrine wurde sogar an der Regierung beteiligt. Legendär wurde die Hetäre Bilistiche im 3. Jahrhundert vor Christus. Sie war Rennstallbesitzerin und nahm als solche an den Olympischen Spielen teil, gewann sogar zweimal, was ihr das größtmögliche gesellschaftliche Prestige eintrug. Sie beherrschte natürlich auch alle Hetärenkünste, so dass ihr der verliebte König Ptolemaios II. Ein Heiligtum erbauen ließ, das der Aphrodite Bilistiche. Die Spitzenkarriere aller Hetären machte die byzantinische Theodora. Sie heiratete Kaiser Justinian und wurde selbst zur tatkräftig mitregierenden Kaiserin. In den Erinnerungen des Xenophon, neben Platon, der zweite Chronist des Sokrates, wird ein Zwiegespräch des Philosophen mit der Hetäre Theodote geschildert. Ein wunderbar geistreicher, humorvoller Schlagabtausch. Mit kokettem Augenaufschlag spielt Theodote die Ahnungslose und lässt sich von Sokrates belehren, wie eine Frau die Männer betören, wie sie sie lenken und wie eine Schafherde an sich binden sollte. Theodote ist bei diesem fein ziselierten Streitgespräch dem Sokrates ebenbürtig und der Philosoph hat sichtlich seine Freude an der würdigen Wortgefechtsgegnerin. Die Welt der Hetären, eitel Sonnenschein? Hier müssen wir kurz innehalten, denn die viel gerühmte attische Demokratie hatte erhebliche Schattenseiten. Freie Bürger durften zwar andere freie Bürger wählen oder von ihnen gewählt werden, doch der Großteil der Bewohner der Polis, des Stadtstaates, hatte an dieser Freiheit keinen Anteil. Frauen, Kinder, Leibeigene sowie Bürger anderer Städte besaßen fast keine Rechte. Athener Bürger durften keine Frauen aus anderen Städten heiraten. Eine solche Verbindung galt als Konkubinat. Die Gesetze waren streng, die Strafen hart. Gotteslästerung, Todesstrafe. Verheiratete Frau bei den Olympischen Spielen, Todesstrafe. Tempelraub, dito. Für die Vergewaltigung einer Nicht-Athenerin oder einer Unfreien zahlte man 5 Drachmen. Ehebruch mit einer Athenerbürgerin, schwerste Strafen. Das schadet ja ihrem Mann. Schatten über Schatten. Das Leben war kein Honigtopf. Auch die berühmten und reichen Hetären wandelten stets auf dem schmalen Grat zwischen Luxus und Armut, Freiheit und drakonischem Strafgesetz. Als berühmte Hetäre wird eine hochgebildete Philosophin aus dem 5. Jahrhundert vor Christus genannt, ebenso schön wie klug, prominent und dem Kreis von Sokrates angehörend. Die Gefährtin des Perikles, Aspasia. Die wird eben geschildert als eine Frau, die in diesen Männersymposien zugegen war, die gebildet war, mit der man sich unterhalten konnte, die auf der anderen Seite aber auch von politischen Gegnern des Perikles als Prostituierte bezeichnet wurde und dann den negativen Begriff Porne bekam. Und damit versuchte man im Grunde genommen, ihrem Mann zu schaden, aber sie wurde so bezeichnet. Die ist aufgetaucht, war keine Athener Bürgerin und deshalb hat man unterstellt, dass sie eine billige Prostituierte ist und eben nicht in diese Kategorie der gebildeten und teuren Lebedamen gehört. Aspasia war keine billige Prostituierte. Sie war nicht einmal eine Hetäre. Ihr Verbrechen bestand darin, dass sie Perikles nicht heiraten konnte, weil sie keine Athenerin war. Perikles politische Gegner nutzten diese Tatsache weidlich aus, um Aspasia als Hetäre zu brandmarken. Wie bitte? Wieso brandmarken? Nun ja, auch eine seltsame Eigenheit der antiken Moral. Hetäre zu sein war eine anerkannte soziale Stellung und durchaus kein Makel. Die Beziehung zu einer begehrten Lebedame tat der Ehre eines Mannes keinen Abbruch. Im Gegenteil, es erhöhte sein Prestige sogar. Doch durften Bürgerinnen von Athen keine Hetären sein und ein Athener Bürger auch keine Hetäre heiraten. Wenn nun eine Frau den Status einer Ehefrau beanspruchte und Hetäre genannt wurde, so war das herabwürdigend. Aspasia wurde von griechischen Komödienschreibern, insbesondere von Aristophanes, in mehreren Theaterstücken verunglimpft und der Lächerlichkeit preisgegeben. Schatten über Schatten. Es wurde viel über die Hetären geschrieben, doch blieben nur Fragmente davon erhalten. Zahlreiche Komödien handelten von ihnen und auch Hetären selbst verfassten Autobiografien, doch auch der Großteil dieser Schriften ging im historischen Nebel unter. Eines der wenigen ausführlichen Zeugnisse über Wirken und Bedeutung der Hetären befindet sich im Werk des Schriftstellers Athenaios von Naukratis aus dem 2. Jahrhundert. Unter dem Titel »Gastmahl der Gelehrten« lässt er 29 weise Männer zu Wort kommen. Der 13. der insgesamt 15 überlieferten Bände ist ganz den Hetären gewidmet. Erhalten blieb auch eine ganze Reihe an Liebesliteratur. Lyrische Ergüsse von Verehrern, die mal jauchzend, mal betrübt, mal liebeshungrig, mal hämisch oder überdrüssig die Geliebten andichten. Die Realität verschwimmt oft genug im Meer erotischer Wunschträume. Doch so viel wird klar. Hetären verweigerten sich. Um Hetären musste man sich bemühen. Sie wurden geliebt und weckten Eifersucht. Ihr gesellschaftlicher Status war vielleicht nicht ehrbar, glamourös und bewundert waren sie auf jeden Fall. Unter den wenigen gut dokumentierten Hetären-Schicksalen findet man das einer berühmt-berüchtigten Frau aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. Wir haben einen sehr prominenten Fall, das ist eine Prostituierte, die hieß Neaira. Über die wissen wir eben halt sehr gut Bescheid. Sie hatte das athenische Bürgerrecht und in einem Prozess sollte geklärt werden, ob sie dieses Bürgerrecht erschlichen hat oder ob sie es möglicherweise zu Recht erträgt. Und da haben wir diese ganzen Hintergründe, also wo die herkommt, dass sie ursprünglich Sklavin einer Frau war, die 6 kleine Mädchen gekauft hat, die alle hübsch waren und die Neaira eben halt zu diesen 6 Mädchen gehörte und dann später von 2 Männern gekauft wurde. Und die haben nach heutigen Vorstellungen mehrere 100.000 Euro für diese Frau bezahlt. Und als die beiden dann aber im Heiratsalter waren, haben sie kein Interesse mehr an dieser Neaira gehabt und haben sie wieder weiterverkauft. Und der letzte ist eben halt ein Athener gewesen, der sie dann geheiratet hatte. Neairas Herkunft ist unbekannt. Als Kind wurde sie von der Kupplerin Nikarete in Korinth gekauft und als Hetäre ausgebildet. Wobei sie neben den üblichen Fächern Körperpflege, sexuelle Finessen und Schönheitstricks auch Unterricht in Literatur, Kunst und Musik erhielt. Sie wurde ein Erfolg, umschwärmt von Liebhabern aus der Aristokratie. Berühmte Politiker, Sportler und Philosophen lagen ihr zu Füßen. Warum so viel Geld für ein bisschen Neaira ausgeben, wenn man sie ganz haben kann, fragten sich 2 ihrer Verehrer und erstanden sie für 3.000 Drachmen, das 10-fache Jahreseinkommen eines Arbeiters. Nach einem Jahr sollten sie dann heiraten und mussten die teure Anschaffung wieder loswerden. 2.000 Drachmen für eine kaum gebrauchte Hetäre. Wer bietet mit? Ein reicher Freund sprang Neaira bei und half ihr, sich aus dem Sklavenstand freizukaufen. Die Bedingung der beiden Vorbesitzer, sie solle Korinth verlassen. Kein Problem, dachte Neaira, wer will überhaupt in Korinth leben? Auf nach Athen. Eine unstete, bewegte Zeit folgte, bis sie endlich den Athener Stephanos kennenlernte. War es Liebe oder das Bedürfnis nach Sicherheit? Jedenfalls heirateten die beiden, was komplizierte rechtliche Verfahren nach sich zog. War die Ehe legal? Er Athener Bürger, sie nicht? Oder hatten sie und ihre Kinder doch Anspruch auf die Bürgerschaft? Arbeitete sie gar als Prostituierte, damit ihr Mann die ehebrechenden Männer erpressen konnte? Ehebruch mit einer Athenerin galt als schweres Verbrechen. Die Strafen dafür wurden weithin gefürchtet. Die detailgenaue Dokumentation von Neairas Biografie verdanken wir einer Schrift, die dem berühmten Redner Demosthenes zugeschrieben wurde. Heute weiß man, sie stammt nicht von Demosthenes. Einen interessanten Einblick in das Leben der Hetären bietet sie dennoch. Neairas weiteres Schicksal ist nicht bekannt. Sie durfte dem Prozess nicht beiwohnen, obwohl sie Gefahr lief, bei Verurteilung wieder in den Sklavenstand versetzt zu werden. Schatten über Schatten. Genaueres wissen wir auch über einen der größten Stars der Hetären-Szene, Phryne. Der Name ist befremdlich, er bedeutet Kröte. Sie wurde wegen ihrer gelblichen Gesichtsfarbe so genannt, was ihrer außerordentlichen Schönheit aber keinen Abbruch tat. Hetären trugen oft Namen, die ihre Tugenden priesen, Attribute ihrer Schönheit benannten oder anzügliche Anspielungen enthielten. Phrynes Geburtsname war Nisarete gewesen. Denk an die Tugend. Daran dachte sie aber nicht und wurde Hetäre. Sie war so reich, so berühmt und begehrt, dass sie es nicht nötig hatte, als wandelnde Litfaßsäule mit grellen Farben auf sich aufmerksam zu machen, wie ihre Kolleginnen. Sie ging ungeschminkt auf die Straße, besuchte keine öffentlichen Bäder und trug dezente, lange Gewänder. Sie konnte es sich leisten. Eines Tages wurde sie wegen des todeswürdigen Verbrechens der Gotteslästerung angeklagt. Dabei hatte sie eigentlich nur nackt im Meer gebadet. Ihre Gerichtsverhandlung wurde legendär. Es kreisen mehrere Versionen darüber. Eine geht so. Nach der Anklage trat sie vor die versammelten Richter und riss sich die Kleider vom Leib. Subtext: Kann ein so schöner Körper schuldig sein? Eine andere Version besagt, ihr Anwalt Hypereides, der auch ihr Liebhaber war, sah schon die Verurteilung kommen und riss ihr deshalb schnell die Kleider vom Leib. Subtext: Derselbe. Phryne wurde freigesprochen. Es heißt, die Richter hätten geglaubt, die Göttin Aphrodite leibhaftig vor sich zu sehen. Und die könnte man ja schließlich auch nicht verurteilen. Zu ihren Liebhabern gehörte auch der Bildhauer Praxiteles, dem sie auch des Öfteren Modell stand. Eine ihrer lebensgroßen Skulpturen stiftete Phryne ihrer Heimatstadt Thespiai. Und die Stadt war so stolz auf ihre berühmte Tochter, dass sie die Skulptur zwischen jene der Liebesgöttin und des Eros aufstellte. Praxiteles verewigte sie auch als marmorne Aphrodite. Und da Phryne freizügig war, wurde diese die erste weibliche Großskulptur in völliger Nacktheit. Sie wurde in Knidos aufgestellt, eine andere Variante aus Gold, im berühmten Apollo-Tempel von Delphi. Die Aphrodite von Knidos wurde schnell zur Touristenattraktion. Der römische Geschichtsschreiber Plinius schrieb, die Venus des Praxiteles übertrifft alle Kunstwerke der ganzen Welt. Viele haben die Seefahrt nach Knidos unternommen, bloß um diese Statue zu sehen. Der Legende nach soll die Liebesgöttin Aphrodite selbst vom Olymp herabgestiegen sein, um die Figur zu betrachten. Sie gefiel ihr sehr gut, doch soll sie verwundert ausgerufen haben, wo in aller Welt hat mich Praxiteles nackt gesehen? Hetären. Katharin Fischer porträtierte die Geliebten mit Bildung und Geist, die der antiken Männerwelt den Kopf verdrehten. Es sprachen Xenia Tilling und Stefan Wilkening. Ton und Technik Christian Schimmöller. Regie führte Christiane Klenz. Redaktion Thomas Morawitz. Eine weitere Podcast-Episode von Radio Wissen.